Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik aus dem Frühwerk der Band Chicago. Am Mikrofon ist Michael Frank. It's been one hell of a week. So would you please give a warm New York welcome and our final Chicago! Yeah. Introduction heißt diese Nummer und das heißt so viel wie Einführung oder Vorstellung. Die Komposition war für die Band Chicago Transit Authority tatsächlich so etwas wie eine musikalische Visitenkarte. 1969 war sie die erste Nummer auf dem ersten Album der Band und in Konzerten wurde sie in der Anfangszeit auch als Set-Opener gespielt. Das war gerade eine Version, die die Band 1971 in der New Yorker Carnegie Hall gespielt hat. Damals hatten sie die Nummer schon mindestens 2 Jahre im Repertoire, sie kannten sie also in- und auswendig. Das komplexe Arrangement hatte live noch mehr Drive bekommen, nicht zuletzt, weil es schneller als die Studioversion gespielt wurde. Diese Live-Version erschien auf dem 4. Album der Band, ein 4-LP-Set mit Ausschnitten aus Konzerten eben in der Carnegie Hall. Die Band hieß damals nur noch Chicago und hatte mit ihren ersten 3 Doppelalben schon große Erfolge erzielt. Chicago war 1971 eine ganze Woche lang in der prestigeträchtigen Carnegie Hall aufgetreten. Sie spielten damals auch einen Song, der bislang nur in dieser Live-Version dokumentiert war, A Song for Richard and His Friends. Richard war kein persönlicher Freund oder Bekannter der Band, sondern Richard Nixon, der US-Präsident damals. Der Vietnamkrieg tobte noch immer und viele Leute protestierten gegen Nixons Vietnampolitik. In der Ansage beim Konzert erklärt einer der Band die Widmung, der Song sei Ausdruck des Wunsches, Nixon nicht mehr im Weißen Haus zu sehen. Hier ist eine erst 31 Jahre später zugänglich gewordene Studioversion davon, ohne Text und Gesang, aber die Aussage bleibt trotzdem verständlich. Chicago mit Terry Kaths Gitarre am 23. September 1971, A Song for Richard and His Friends. Da sollten wir uns trotzdem vorher einen anderen Song anhören. Diese CD startet im Moment noch nicht, aber wir arbeiten dran. When I came in, I thought I heard you fellas rehearsing my tune. If it's cool, let's get together and do it. Yeah, let's do it. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sounds so good today. Yeah. I'm so tired of being alone, I'm so tired of on my own. Won't you have me, girl, just as soon as you can? Yeah, and people say that I found a way to make you say that you love me. Yeah, you didn't over that, no. It's a matter of fact, and that I wanna come back, don't you show me where I'm at, baby. I'm so tired of being alone, tired of on my own. Help me, baby, just as soon as you can. Me no more, but I tell you what, crying tears, hey, all through the years long. I tell you like it, I is, won't you help me if you want? All I can say is, hey, baby, I'm tired of being alone. In fact, I was just thinking about it. Oh, my, my. You see, I'm tired of being all wrapped up in my dreams every night without you, baby. Here, sometime I wonder. Oh, I sit down. Sit down and I wonder. Chicago, I wonder if you love me, love me, love me. If the girl really love me. If she love me just like she says she do. Cause I've been thinking about your love, baby. And ooh, baby, sometime after 4 months and That's right. Yeah, that felt good. That was great. That's good feel. Like good feel. Let's see your ass off. Okay. Let's go check it out. Chicago als Backing Band von Al Green. Al Greens Hit Tired of Being Alone, aufgenommen am 27. Juni 1973, eben mit Chicago als Backing Band, für eine Fernsehdokumentation über die Band. Und dieses Stück ist erst 2002 auf Platte erschienen, als Bonustrack einer CD-Version des 6. Chicago-Albums. Die Band baute bekanntlich auf die Kontinuität, ihre Alben einfach durchzunummerieren. Chicago 2, 3, 4 und so weiter. Wir versuchen jetzt noch einmal, den Track zu spielen, der eben schon zu hören sein sollte. Ein Song for Richard Nixon and his friends, die Studio-Version mit Terry Kass Gitarre am 23. September 1971. Thank you. Das war endlich das musikalische Gemälde von Chicago für Richard Nixon und seine Freunde. A Song for Richard and His Friends, eine Studioversion ohne die Gesangsparts, veröffentlicht vor knapp 2 Jahren als Bonustrack einer CD-Version von Chicagos 5. Album. Davor gab's Perkussionswirbel, Mellotron-Triller und Flötentöne vom Intro zum 7. Chicago-Album aus dem Jahr 1974. Um die Band Chicago geht's also heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk, allerdings nicht um die Band mit den zunehmend kitschigen Hitsingles, sondern um die Jugendsünden der Band. Zu hören gibt's also Musik aus den ersten 7 Alben der Band aus den Jahren 1969 bis 1975. einen Streifzug durch ein paar seltener gehörte Winkel der zweiten Chicago Doppel-LP. Die Musik zwischen Filmmusik und Klassikvariationen ging auf eine Co-Komposition von Gitarrist Terry Kath und einem gewissen Peter Matz zurück. Produziert wurde die Band von James William Guercio und er hat auch die nun folgende Collage aus O-Tönen von einer Demonstration in Chicago montiert. Am 29. August 1968 kam es im Rahmen der Democratic Convention zu einem Protestmarsch. Eine Gruppe von laut LP-Cover Black Militants skandierte den Ruf God keep us the blood to keep going. Und als die Polizei versucht, die Demonstration aufzulösen, ist eine der Antworten The whole world's watching. Die ganze Welt sieht euch zu. Thank you. Es war ein Ausschnitt aus dem ersten Album der Band Chicago. Es erschien 1969 als Doppel-LP. Die Band trug damals noch ihren vollen Namen, Chicago Transit Authority. Someday heißt der Song und in Klammern dahinter steht noch 29. August 1968. Ein Verweis auf den Protestmarsch anlässlich der Democratic Convention in Chicago. Die O-Töne vor dem Song stammten von der Demonstration am 29. August 68. Um die Band Chicago geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier ist noch einmal Musik aus dem zweiten Doppelalbum der Band, drei Ausschnitte aus einer Suite mit dem Titel Ballet for a Girl in Buchanan. Aus dem Jahr 1970 war das, drei Miniaturen aus einem Ballett für ein Girl in Buchanan, komponiert von Chicago-Posaunist James Panko. Chicago war ein Quartett mit Keyboards und Gitarre plus drei Bläsern. Neben Posaunist James Panko spielte Holzbläser Walter Parasider und der Trompeter Lee Lovenane. Terry Cass spielte Gitarre, Robert Lamb Orgel und Klavier, der Bassist war Pete Cetera und der Drummer Danny Serafine. Drei von ihnen, Cath, Cetera und Lum waren übrigens noch fähige Sänger mit ganz charakteristischen Stimmen. Von denen später mehr. Hier ist noch ein Instrumental, eine längere Suite mit dem Titel Elegy, was so viel heißt wie Klage- oder Trauergesang. Vorangestellt ist die Rezitation eines Gedichtes von Kendrew Lascelles, When All the Laughter Dies in Sorrow. Am Ende der 16 Zeilen nach einem Tableau vom Ende der Menschheit wird die Frage gestellt, glaubst du, dass ein größeres denkendes Wesen einen Dreck drauf gibt, dass die Menschheit hier war? Hier ist die komplette Elegy Suite vom 3. Chicago-Album aus dem Jahr 1970. Die einzelnen Teile heißen Kanon, es war einmal Fortschritt. der Band Chicago geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Um das Frühwerk der Band, um genau zu sein. Das war gerade doch nur die ersten drei Sätze der Elegy Suite aus dem Jahr 1970 vom dritten Chicago-Album. Auf derselben Platte war auch die Studioversion des Robert Lamb-Songs Sing a Mean Tune, Kid. Und die gibt's noch in der Live-Version bis zu den Nachrichten. Written in the memory of all the pop stars nobody remembers.